Der Löwe ist los von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Didier. Der Löwe ist los von Kurt Tucholsky. Am 6. Juli dieses Jahres beschloss der Löwe Franz Wüstenkönig aus dem großen Raubtierhaus des Berliner Zoologischen Gartens für der nicht mehr mitzumachen. Er brach aus. Das machte er so, dass er gelegentlich der Reinigung seines Käfigs durch den Oberwärter Pfleiderer in den Nebenkäfig gescheucht, das Schließen der Verbindungstür durch Dazwischenklemmen seines Schweifendes geschickt verhinderte, die Reinigung abwartete, sich dann mit Gebrüll Nummer 3 auf den ahnungslosen Pfleiderer stürzte, diesen über den Haufen rannte und durch die offenstehende Käfigtür das Weite suchte und fand. »Der Löw ist los!« Dieser Schreckensruf verbreitete sich einem Lauffeuer gleich in den Wandelgängen unseres geliebten Zoologischen Gartens. Die Aufregung der Besucher war unbeschreiblich. Viele ließen in der Eile ihr Bier stehen, ohne zu zahlen. Und noch lange nach diesen Ereignissen sah man an den Restaurants des Zoo die Kette der ehrlichen Berliner anstehen, die ihre schuldige Zeche begleichen wollten. Kinderwagen fielen um und ergossen ihren schreienden Inhalt auf die Wege. Ältere Damen, die sonst nur mühsam einher schluchzten, liefen plötzlich, dass es eine Freude war. Die Lästerallee war wie leer gefegt und nur ängstliche Kellner saßen hoch oben in den Zweigen der Bäume und ihre schwarzen Fräcke hingen hernieder wie die Schwänze fremdartiger Zaubervögel. »Der Löw ist los!« Hastig stürzten die aufgeschreckten Menschen auf die Straßen und ohrenbetäubend verkündete auch dort ihr Geschrei, »Der Löw ist los!« und sein Apostroph hat er auch mitgenommen. Die Wirkung war furchtbar. Wüstenkönig war noch damit beschäftigt, gedankenvoll und langsam in der leeren Waldschenke die dort aufgehängten kleinen Würstchen zu verzehren, da standen draußen schon ganze Straßenzüge auf dem Kopf. Die gewöhnlichen Leute stürzten, hast du was kannst du, über Rinnsteine, Hunde, Babys, Aktentaschen und dicke Damen, die nicht weiter konnten. Die minder gut gestellten Schichten der Bevölkerung machten sich die Situation rasch zunutze. Sie kauften die an die Bordschwellen gespülten Strandgüter der Fliehenden à la Besse und eröffneten damit an den Ecken einen schwunghaften Handel. Die oberen Schichten hingegen bewahrten auch hier ihre überlegene Ruhe, sobald sie erst einmal im Auto saßen. Umsichtig und ernst sorgten sie dafür, dass sich keiner an die Wagen hängte. Die Droschkenkutscher schlugen augenblicks um das 18-fache auf, zum ersten Mal in Berlin, ohne den Polizeipräsidenten um Erlaubnis zu fragen. Es war ein Höllenlärm. In der Mitte stand, starr und stolz, ein Polizeiwachtmeister, turnte ägyptisch und regelte den Verkehr. Und der Verkehr blieb stehen und sah zu, wie er geregelt wurde, und war sehr stolz. Es ging zu wie in einer getauften Judenschule. Der Löwe Wüstenkönig war inzwischen mit den Würstchen fertig geworden. Er brüllte nach dem Kellner, keiner kam. Unwillig mit dem Schweif den kleinen Alltagsreif schlagend, begab sich Wüstenkönig ins Freie. Das majestätische Tier schritt würdevoll dem Ausgang nach dem Kurfürstendamm zu. Berlin war aufgestört wie ein Ameisenhaufen. Alle Telefone klingelten mit einem Male schrill auf. Aber es meldeten sich nur die falschen Verbindungen. Die einzigen, die den Kopf nicht verloren, waren die Damen vom Amt. Sie verrichteten kaltblütig ihren Dienst in gewohnter Weise weiter, und so bekam niemand Anschluss. In den Redaktionen der großen Zeitungen drängten sich die Reporter. »Wie soll das jetzt noch in die Abendausgabe?« jammerte Redakteur ausgerechnet. »Konnte diese verdammte Löwe nicht eine halbe Stunde früher ausbrechen?« »Dann machen wir eben eine extra Ausgabe«, sagte der Verleger Mühlfoss. Und extra Ausgabe«, hallte es durch das Haus, und die Setzer klapperten mit den Winkelhaken und die schweren Rotationspressen setzten sich rasch in Bewegung. Die Börse nahm die Nachricht vom Ausbruch des Löwen verhältnismäßig gefasst auf. Haben Sie schon mal eine Nachricht gesehen, die die Börse nicht gefasst aufgenommen hätte? Montanwerte, Feste, Geister, leicht angezogen, Brauereien, flau, Jakob Goldschmidt, immer oben auf, Herbert Gutmann, repartiert, heute, Fest. Im Reichswehrministerium tagte gerade eine Unterkommission des Untersuchungsausschusses zur Nachprüfung seiner eigenen Unentbehrlichkeit, als die Schreckensnachricht eintraf. Das Frühstück, die Sitzung wurde sofort abgebrochen. Zwei Generalstabsoffiziere arbeiteten hopp-hopp mit ihren Referenten einen Feldzugsplan für die Bekämpfung des Löwen aus und forderten dazu an, 2 Armeekorps, eine Pressestelle, 24 außeretatmäßige Stabsoffizierstellen, ein Stück Kanone, ein Landpanzerkreuzer. Der Löwe-Wüstenkönig schritt inzwischen, immer majestätisch, wie es ihn seine liebe Mutter gelehrt hatte, durch die Kurfürstenstraße zum Lützowplatz. Menschenleer lagen Straßenplätze. Da stand ein großes Löwendenkmal. Missmutig schnupperte der Löwe. Dann hob er. Da hörte sich etwas. Was war das? Nichts. Der Löwe ließ seinen Gefühlen freien Lauf. Ging und lief dann in langen Sätzen die Lützowstraße entlang durch die Potsdamer Straße und stürmte vor ein großes Warenhaus. Er war gourmand, der Löwe Franz Wüstenkönig. Er wollte so eine nette, kleine, prutzelige Verkäuferin zum Frühstück essen. So eine frische Junge. Herrgott, nicht nochmal! Das Wasser lief ihm in Appetitschnüren zum Maule heraus und hing in langen Fäden an seinen Bart. Schnurrend legte er sich und wartete. Die Behörden hatten inzwischen fieberhaft gearbeitet. In aller Eile, so gut das eben in der Geschwindigkeit ging, hatte man eine Reichslöwenabwehrabteilung mit einem Sonderressort für bayerische Löwen begründet, und es handelte sich nur noch darum, ob die Abteilung das ganze Rathaus oder das Hotel Adlon beziehen sollte. Die Deutsche Volkspartei war wie stets auf dem Posten. Schon nach einer halben Stunde klebten an allen Säulenbäumen knallblaue Plakate. »Mitbürger, der Löwe ist los! Wer ist daran schuld? Die Juden! Wählt die Deutsche Volkspartei!« Das Leben in der Stadt war völlig umgekrempelt. Niemand wagte sich mehr aus dem Hause. Aus allen Stadtteilen wurden Löwen gemeldet, im ganzen 62. 8 große Hunde wurden erschossen, erst an den Hundemarken erkannte man den kleinen Irrtum. Bei Königs ließ die Köchin Babette das Teeservice mit dem gesamten Gedeck fallen, weil ihr der junge Herr von hinten einen Kuss aufgedruckt hatte. Mit dem Ausruf »Hier saß der Löwe!« brach das brave Mädchen zusammen. Die Berliner Theaterdirektoren Bindelbands suchten verzweifelt den Löwen. Sie wollten ihn für den Schauspiel Androklus engagieren. Sie fuhren von Straße zu Straße, kein Löwe. Feuerwehrautos klingelten durch die Gegend, kein Löwe. Der Löwe war fortgeflickt. Der Löwe war gar nicht fort. Er war, des Wartens müde, aufgestanden, schlenderte nun durch die Straßen, Er blickte einen Wagen mit Kirschen und warf ihn, durch den hohen Preis erschreckt, um, und dann war er weiter und weiter gegangen. Also, das war Berlin? Dieser traurige Haufe von Steinkästen und schnurgerade Straßen, die alle ein bisschen unsauber aussahen, das war das Weltdorf Berlin? Der Löwe schüttelte das Haupt. Da hatten ihm die Spatzen im Käfig wer weiß was erzählt. Und wenn abends vor der Fütterung aus dem Raubtierhaus, ja aus dem ganzen Zoo, ein Schrei aufstieg, Svoboda! Russisch ist nämlich das Volapük der Tiere und dies heißt so viel wie Freiheit. Dann meinten alle, die ja zum großen Teil ihre natürliche Heimat nie gesehen hatten, gar nicht Afrika oder die Kordilleren oder Indien, der Schrei hieß Berlin! Einmal auf der Rutschbahn im Lunapark fahren, war die Sensur der Krokodile. Einmal zum Rennen nach Ruhleben, danach lechzten die Aasgeier. Einmal sich in der Bar wälzen können, träumten die wilden Schweine, Abend für Abend. Und das hier war Berlin, das war es. Wüstenkönig schüttelte nochmal das Haupt. Und da rückte es heran. Die Feuerwehr von der einen Seite und die Gebirgsmarine der Reichswehr von der anderen, Kinooperateure und Leute, die bei allen Premieren dabei sein müssen, Journalisten, Damen der ersten besten Gesellschaft und die Bindelbands. Da rückte es heran, und das Erstaunliche geschah, dass sich der Löwe Franz Wüstenkönig, der Beherrscher der Tiere, die Majestät der Fauna, PP, ruhig abführen ließ, in seinen Käfig zurück, in das große Raubtierhaus des Zoologischen Gartens. Und als die Tür hinter ihm zugeklappt war, und ihn der Oberwärter Pfleiderer vorwurfsvoll angeschnupft hatte, und als sich der ganze Schwarm verlaufen, da senkte der enttäuschte Löwe den Schweif, den er bis dahin glorios nach oben getragen hatte, streckte sich still der Länge lang hin und sagte mit Wärme und Überzeugung, nie wieder. Ende von Der Löw ist los. Aufgenommen von Didier in Berlin.